Achter Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die tätige Muße des Weisen. Du willst, sagst du, dass ich das Menschengewühl meide, dass ich mich zurückziehe und mir an meinem Bewusstsein genügen lasse. Wo sind nun jene eure Vorschriften, welche gebieten, tätig zu sein bis zum Tode? Wie, glaubst du etwa, ich sitze müßig? Darum habe ich mich verborgen und meine Türen verschlossen, damit ich recht vielen nütze. Kein Tag vergeht mir in Untätigkeit. Einen Teil der Nächte war ich den Studien. Ich nehme mir nicht Zeit für den Schlaf, ich unterliege ihm. Meine Augen ermattet durch Wachen und zufallend, hefte ich auf die Arbeit. Ich habe mich zurückgezogen, nicht nur von den Menschen, sondern auch von den Dingen und zuerst von den meinigen. Der Nachwelt Angelegenheit betreib ich. Ich schreibe einiges nieder, was ihr vielleicht nützen kann. Heilsame Mahnungen, gleichsam die Rezepte zu wohltätigen Arzneien, übergebe ich dem Papiere. Dass sie wirksam sind, habe ich an meinen eigenen Schäden erfahren, die, wiewohl noch nicht völlig geheilt, doch aufgehört haben, um sich zu greifen. Den rechten Weg, den ich selbst spät erst und müde vom Irren gefunden, zeige ich andern. Ich rufe, meidet, was dem Volke gefällt und was der Zufall bietet. Bei jedem ungefähren Gut verweilet argwöhnisch und schüchtern. Gewillt und Fische werden durch irgendeine lockende Hoffnung berückt. Ihr glaubt, dergleichen seien Geschenke des Glücks? Es sind Schlingen. Wer immer von euch ein ungefährdet Leben führen will, vermeide, so viel er kann, jene Wohltaten an der Leimrute, in denen wir uns so kläglich täuschen. Wir meinen, sie zu haben, und man hat uns. In Abgründe führt ein solcher Lauf. Das Ende eines so hoch wandelnden Lebens ist fallen. Sofort hilft kein Widerstand, wessen Fahrzeug das Glück in die Quere zu führen begonnen. Entweder gerade Fahrt oder schnellen Untergang. Aber das Geschick stürzt das Schiff nicht mit einem Male um, sondern dreht es im Wirbel und wirft es an die Klippen. Befolge also diese vernünftige und heilsame Lebensregel, dem Körper nur so viel zuzugestehen, als zur Gesundheit nötig ist. Er muss etwas hart gehalten werden, damit er der Seele nicht ungehorsam sei. Die Speise stille den Hunger, der Trank lösche den Durst, das Kleid wehre der Kälte, die Wohnung sei eine Schutzwehr gegen alles, was den Körper bedroht. Ob diese Wohnung aus Rasen aufgeführt ist oder aus mancherlei Gestein entlegener Länder, ist gleichgültig. Glaube mir, ein Strohdach deckt den Menschen so gut als ein goldenes. Verachte alles, was eine überflüssige Mühe zur Pracht und Zierde ausgestellt hat. Denke, dass nichts als der Geist Bewunderung verdient. Ist er selbst groß, so ist ihm nichts groß. Wenn ich so mit mir, so mit der Nachwelt rede, glaubst du nicht, daß ich nützlicher beschäftigt bin, als wenn ich in die gerichtshöfe liefe, um bürgschaft zu leisten oder testamentsurkunden meinen siegelring aufdrückte oder bewerbern im senat meine hand und meine stimme liehe? Glaube mir, wer nichts zu tun scheint, tut oft sehr Wichtiges. Menschliches und Göttliches beschäftigt ihn zugleich. Allein ich muss schließen und, wie ich zu tun pflege, etwas für diesen Brief erlegen. Dies soll nicht von dem meinigen genommen werden. Noch immer entrolle ich den Epikurus, bei welchem ich heute diesen Satz fand. Du musst der Philosophie dienstbar werden, damit dir die wahre Freiheit zuteil werde. Es wird nicht von einem Tag auf den andern vertröstet, wer ihr sich unterwarf und zu eigen gab. Er wird sogleich in Freiheit gesetzt. Denn eben dies, der Philosophie dienen, ist Freiheit. Vielleicht fragst du mich, warum ich so viele schöne Sprüche von Epikurus und nicht vielmehr von den unsern anführe? Als ob solche Gedanken nur Epikurs Eigentum und nicht Gemeingut wären. Wie vieles sagen Dichter, was von Philosophen entweder gesagt worden ist oder doch gesagt werden sollte. Ich will nicht der Tragiker gedenken, noch unserer Schauspiele, in welchen der Römer in seiner Toga auftritt. Denn auch diese behaupten einen gewissen strengen Ernst und stehen zwischen Lust- und Trauerspielen in der Mitte. Wie viele der treffendsten Gedanken sind nicht unter den Mimen zerstreut? Wie vieles von Publius eignet sich mehr für den Koton als für die Socken? Einen Vers von ihm, der sich auf die Philosophie bezieht, und zwar gerade auf den Gegenstand derselben, der uns soeben beschäftigte, und worin er warnt, das Zufällige für unser Besitztum zu halten, will ich hier anführen. Was uns durch Wünschen kam, bleibt immer fremdes Gut. Ich erinnere mich, dass du diesen Gedanken um vieles besser und angemessener so ausdrücktest. Nicht dein ist, was zu deinigem das Glück gemacht. Auch diesen noch besseren Ausspruch von dir will ich nicht übergehen. Was man dir geben kann, kann man dir nehmen. Dies rechne ich dir aber nicht als Zahlung an, ich gebe es dir von dem Deinen. Ende von 8. Brief.